Die Atmosphäre. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Amma ba'd, wir machen inshallah ta'ala weiter auf der Seite 140. Ein kleiner Hinweis. In der Mitte heißt es auch, die Nachfolger der Propheten sallallahu alaihi wa ajma'in folgten diesem Weg, indem sie jene, die sich um eine Deutung bemühten und dabei einen Fehler begingen, nicht bestraften. Dass sie diejenigen, die sich um eine Deutung bemühten und dabei einen Fehler begingen, nicht bestraften. Dazu gehört auch folgende Begebenheit zur Zeit Umars radiallahu ta'ala anhu, als einige der frommen Vorfahren das Trinken von Alkohol für erlaubt ansahen, und zwar aufgrund ihrer Deutung der Worte des Erhabenen, ليس على الذين آمنوا جناح und so weiter. Es lastet keine Sünde auf denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun hinsichtlich dessen, was sie verzehrt haben. Und diese Ayah kann missverständlich verstanden werden, dass das Trinken von Alkohol erlaubt ist. Manche der Gefährten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, die waren der Ansicht, dass es erlaubt war. Und das ist, was man Istihlal nennt, das heißt eine Sache, die haram ist, als halal bezeichnet. Aber warum waren sie hierfür entschuldigt und wurden sie nicht bestraft? Weil sie diese Ayah zurückgewiesen haben oder dieses Verbot abgelehnt haben, sondern weil sie falsch verstanden haben. Das heißt, die falsche Deutung war ihre Entschuldigung. Umar radiallahu anhu sagte zu einigen von ihnen, die Deutung ist falsch. So wurden sie nicht als ungläubig bezeichnet, sondern eben hat er sie bestraft. Das war der Anlass zu diesen Kapiteln mit den Entschuldigungen. Und wir gehen schon über zur Seite 145, und zwar die Entschuldigung Al-Udhr und ihre Arten. Bismillah. Dritten. Die Entschuldigung Al-Udhr und ihre Arten. 3.1 Definition. Die Entschuldigung ist das, was der Mensch als Grund für eine Aussage oder für einen Zustand geltend macht, um eine Schuld zu beseitigen und Verantwortung und Tadel entgegenzutreten. Wenn sich jemand entschuldigt, so bedeutet das, dass er eine Entschuldigung vorbringt. 3.2 Entschuldigungsgründe. Es gibt viele Arten von Entschuldigungsgründen, von denen hier nur einige erwähnt werden. Unvermögen als Entschuldigungsgrund. Al-Ajiz auf Arabisch. Dies ist der Fall, wenn jemandem eine Aufgabe auferlegt wird, die er nicht imstande ist, auszuführen und er aufgrund dessen davon befreit wird. Somit wird er für deren Unterlassung nicht getadelt. Dazu gehört a. körperliches Unvermögen. Allah vergibt dem Blinden, dem Behinderten und dem Kranken und sagt, es gibt für den Blinden keinen Grund zur Bedrängnis. Es gibt für den Hinkenden keinen Grund zur Bedrängnis und es gibt für den Kranken keinen Grund zur Bedrängnis. Bedrängnis meint ein Vergehen und ähnliches. Der Kranke, der das Gebet nicht stehend verrichten kann, betet darum im Sitzen, so wie es in einem Hadith heißt. Denn der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, das heißt, stellt euch demütig für Allah hin im Gebet. Und deswegen sind die Ulama, rahimahullah, sind die allermeisten der Ansicht, dass das Stehen im Fardgebet eine Säule des Gebets, ein Rücken des Gebets ist. Und aber derjenige, der nicht stehen kann, weil er zum Beispiel keine Beine hat, ist entschuldigt. Aufgrund was? Aufgrund seines Unvermögens, das heißt seiner Unfähigkeit. Und diese Unfähigkeit ist in diesem Fall eine körperliche Art des Unvermögens. Genauso verhält es sich hinsichtlich der anderen Formen des Gottesdienstes, denn der Befehl dazu gründet auf der entsprechenden Fähigkeit und dem Vermögen, diesen ausführen zu können. Der Erhabene sagt, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Diese Ayah ist eine Ayah, die wir verallgemeinern auf alle Situationen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat es hier abhängig gemacht, Allah die zu fürchten müssen, dass sich vor ihm vorzusehen, abhängig macht von was? Vom Vermögen des Menschen, das heißt von seinem Können. Deswegen sagt er, mastatatum, soweit ihr könnt. Und auch der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich euch zu etwas auffordere, dann setzt es soweit ihr könnt um. Und wenn ich euch etwas verbiete, dann unterlasst es. Zum Unterlassen hat er nicht mehr abhängig gemacht vom Vermögen. Warum? Weil das Unterlassen ist ja die Unterlassung einer Tat. Und das erfordert ja keine Anstrengung. Im Gegensatz zur Umsetzung einer Tat, sie erfordert eine Anstrengung. Deswegen ist sie verknüpft mit dem Vermögen bzw. Unvermögen des Menschen. Und deswegen, wir haben hier allgemeine Ayat. Und diese allgemeinen Ayat, die gelten für alles. Also einer kommt und sagt jetzt, nein, das gilt nur für zum Beispiel für den Ibadah-Bereich, Salah. Wenn ich stehen kann, dann bleibt eben sitzen. Sagen wir, nein, die Ayah hat keinen Unterschied gemacht zwischen Ibadah und Mu'amala und Aqidah und anderen Dingen. Wenn jemand nicht fähig ist, etwas zu begreifen, dann ist er dafür entschuldigt, weil es außerhalb seiner Fähigkeit, im Bereich seiner Fähigkeit liegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, alles, was er uns wozu uns auffordert, unterliegt dieser Ayah. Im Sinne von, wenn es in den Bereich unseres Vermögens fällt, dann sind wir angesprochen. Wenn nicht, dann nicht. B. Materielles Unvermögen. Das betrifft etwa das Unvermögen, eine Sühneleistung für das Brechen eines Eides zu erbringen oder für den verbotenen Geschäftsverkehr während des Monats Ramadan. Ja, wenn jemand eine bestimmte Sühneleistung, zum Beispiel die Sühneleistung, wenn man geschworen hat, etwas in der Zukunft zu machen oder nicht zu machen, und dann bricht man diesen Schwur. In diesem Fall muss man eine Sühneleistung machen. Und zwar, und da hat Allah subhanahu wa ta'ala einem die Wahl gegeben. Man hat drei Möglichkeiten. Entweder man befreit einen Sklaven, oder man speist 10 Arme, oder man kleidet 10 Arme. Man hat die Wahl, wenn man einen Schwur gebrochen hat, welchen immer man auch machen möchte. Nun, man sieht, dass diese drei Sachen sind abhängig von was? Vom Geldbeutel. Ja. Einen Sklaven zu befreien, den musst du erstmal kaufen und dann befreien, wenn du nicht einen hast. Und das zweite ist, eine 10 Arme speisen, dafür musst du Geld haben, und 10 Arme kleiden, musst du auch Geld haben. Und all diese drei Möglichkeiten sind nicht gegeben, wenn man kein Geld hat oder kein Vermögen hat. Und dann geht man über, das ist dann das materielle Unvermögen, Al-Ajz, Al-Maddi oder Al-Mali, und dann geht man über zu einer vierten Sühneleistung. Die vierte Sühneleistung, schreib es auf. Die vierte Sühneleistung ist, dass man eben dann fastet, 3 Tage, richtigerweise hinterher. Ein Fehler als Entschuldigungspunkt. Pflicht ist die schließlich ein Fehler in 3.2.2. Ein Fehler als Entscheidungsgrund. Entschuldigungsgrund. Ein Fehler ist das Gegenteil des Richtigen. Der Erhabene sagt, es steht keinem Gläubigen zu, einen anderen Gläubigen zu töten, es sei denn aus Versehen. Und er sagt, es ist für euch keine Sünde in dem, was ihr an Fehlern begeht, sondern was eure Herzen vorsätzlich anstreben. In der Sunna aber heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah vergab meiner Gemeinde wahrlich das, was ihre Herzen ihnen zuflüstern, solange es nicht in die Tat umgesetzt oder ausgesprochen wird. Man unterscheidet 2 Arten von Fehlern. A. Ein Fehler, der dem Menschen aufgrund seiner Absicht und seines Wollens widerfährt. Es ist also ein Fehler, der von ihm ausgeht. Dies ist es, was hier mit dem Begriff Fehler gemeint ist. B. Ein Fehler, der auf Unwissenheit und die falsche Vermutung gründet, dass die betreffende Tat ausgeführt werden müsse. Dafür trägt derjenige keine Schuld. Beispiel: Jemand möchte ein Reh jagen und verletzt oder tötet dabei einen Menschen. Hier wird keine Wiedervergeltung gefordert, sondern Blutgeld oder Sühneleistung. Ein anderes Beispiel ist das eines Fastenden, der der Meinung ist, die Sonne sei bereits untergegangen, der sein Fasten darum bricht und dem danach klar wird, dass dies nicht der Fall war. Er trägt keine Schuld. Dazu gibt es viele Beispiele. Bei den beiden Beispielen, es geht um die Sünde. Es geht hier um die Sünde. Also trägt er Schuld, hat er gesündigt. Im ersten Beispiel, ein Jäger sieht, da bewegt sich was, er denkt, das ist ein Reh, drückt ab und hinterher stellt sich heraus, das war ein Mensch. der gerade sich als Reh verkleidet hat zum Fasching. In diesem Moment trifft ihn keine Sünde, aber was ihn trifft, ist gesetzlich gesehen die Schuld, dass er diesen Fehler gemacht hat. Und das bedeutet, er muss das Blutgeld bezahlen an die Familie des Opfers und er muss die Sühne leisten. Blutgeld des Opfers, weil der Schaden ist trotzdem angerichtet. Und die Sühneleistung zur Abschreckung. Denn auch wenn er aus Versehen abgedrückt hat, ist eine gewisse Unvorsichtigkeit im Spiel. Und deswegen muss er diese beiden Sachen machen. Im zweiten Fall das Gleiche. Jemand hat sein Fasten gebrochen, weil er dachte, die Sonne wäre schon untergegangen. Nachher stellt sich heraus, die Sonne ist doch nicht untergegangen. Hat er eine Sünde begangen bei Allah subhanahu wa ta'ala? Die Sünde hat er nicht begangen. Er muss er nachholen, nicht nachholen, das ist ein anderes Thema, manche Gelehrte sagen ja, manche nein, aber entscheidend ist für uns hier, er hat keine Sünde begangen. Und wenn er keine Sünde begangen hat, dann darauf ist in der Regel aufgebaut, ob er eine Sühneleistung machen muss oder nicht. Außer wenn es um Hukm Wad'i geht im Essen. Dazu gibt es viele Beispiele. Was die Glaubensgrundlagen betrifft, so ist die Geschichte jenes Mannes zu erwähnen, der sein verloren gegangenes Reitkamel wiederfand und sagte: Na, das kennen wir schon. O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er irrte sich aufgrund seiner riesigen Freude. Und diese Überlieferung über den Propheten zeigt, in diesen Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, dass egal, ob es um Mu'amalat geht, zwischenmenschliche Handlung geht, wie bei dem Jagdbeispiel, oder ob es um Ibadat geht, um das Fasten, oder ob es um I'tiqadat geht, oder Aqaid geht, das heißt um Glaubensüberzeugungen. In allen drei Fällen ist es immer das gleiche Prinzip. Und das ist das, was man nennt Maqasid al-Sharia, dieses leitende Prinzip, das sich durchzieht durch die gesamte Sharia, dass der Mensch aufgrund eines Fehlers, den er aus Versehen gemacht hat, nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Das zeigt sich in allen Beispielen wieder. Wir haben eine allgemeine Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, und das heißt, unser Herz zieht uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir vergessen haben oder einen Fehler gemacht haben. Und das zeigt sich jetzt wieder in jedem einzelnen Abschnitt. Und das zeigt sich eben, dass die Verwirklichung dieser Ayah in den einzelnen Beispielen. Und wenn jemand sagt, das gilt nur für einen Bereich der Religion, nicht für den anderen Bereich der Religion, dann sagen wir ihm, erstens, die allgemeine Ayah macht keinen Unterschied. Und zweitens, die einzelnen Beispiele aus verschiedenen Themen weisen darauf deutlich hin, dass auch wirklich alle Bereiche der Religion gemeint sind und nicht nur manche Teilbereiche davon. Die Vergessenheit als Entschuldigungsgrund. Allah zieht die muslimische Gemeinschaft nicht für ihr Vergessen zur Rechenschaft und so heißt es: Rabbana la tu'akhidna in nasina, unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen haben. 3.2.4, Unwissenheit als Entschuldigungsgrund. Das ist der vierte Grund, haben wir. Das ist Al-Jahl auf Arabisch. Bedeutung, die Definition des Begriffs der Unwissenheit wurde bereits erwähnt. Gemeint ist damit das Fehlen von Wissen. Dass Unwissenheit einen Entschuldigungsgrund darstellt, bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen zur Unwissenheit aufgerufen werden sollen. Vielmehr ist Unwissenheit tadelnswert und keiner kann sie billigen. Einige der frommen Vorfahren sagten, kein Vergehen gegenüber Allah ist schädlicher als das der Unwissenheit. Wer aufgrund seiner Unwissenheit entschuldigt ist, entkommt darum dennoch nicht dem Tadel dafür, dass er zu wenige Kenntnisse über das erworben hat, was er eigentlich wissen sollte. Unwissenheit als Entschuldigungsgrund ist von den jeweiligen Umständen abhängig. So ist derjenige nicht entschuldigt, der in einem islamischen Land lebt, solange die Menschen dort nicht hinsichtlich des Islam getäuscht werden, der Aufruf der frommen Diener zum Islam an die Ohren der Menschen dringt, keine Sektenstörung dazu kommen und so Irrtümer verbreitet werden. Na, das Prinzip von bei diesem Thema islamisches Land oder nicht islamisches Land, das ist eine ideale Vorstellung. Eine ideale Vorstellung, das ist sozusagen, wenn man es negativ beschreiben möchte, was ich jetzt aber nicht negativ meine, wenn man sagt, das Schwarz-Weiß-Denken. Aber das Schwarz-Weiß-Denken im positiven Sinne dient der Aufklärung, dient der Verdeutlichung. Also ich sage ein Beispiel, wie im Koran Karim Allah redet von in Surat al-Bayyinah von den Gläubigen und ihre Eigenschaften und redet von den Ungläubigen und ihre Eigenschaften. Das heißt also, man redet von den vollkommenen Gläubigen und man redet von den vollkommenen Ungläubigen. Und wie der Ausgang der einen ist und der Ausgang der anderen ist. Und wie wir gesagt haben, keiner von uns wird sich wohl mit Gewissheit in einer dieser beiden Gruppen vollkommen wiederfinden. Sondern er findet manche Eigenschaften von da und manche Eigenschaften von da. Weil Allah beschreibt, subhanahu wa ta'ala, die Gläubigen im Koran Karim, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, diejenigen, die ihren Gebeten demütig sind. Und diese Form der Demut, wir wissen, dass Demut ist relativ und es gibt hohe Stufen und niedrigere Stufen. Und keiner von sich wird wohl behaupten, dass er in seinem Gebet demütig ist. Weil das ist ein das wäre eine Art, sagt man, ja, Tazkiya, eigene Tazkiya. Wie dem auch sei, diese ideale Vorstellung dient der Vereinfachung, der Veranschaulichung. Ansonsten in der Realität geht es nicht darum, ob man im islamischen Land, also islamischen Land, das muss man erstmal definieren, was man damit meint, sondern es geht hier darum, dass derjenige, der in der Regel unter Muslimen lebt, der in der Regel aufwächst neben einer Moschee, wo es einen Imam gibt, wo es Predigten gibt, wo es Gelehrte gibt, derjenige, der in der Schule seinen Islamunterricht bekommt und so weiter und so fort, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich entschuldigen kann mit der Unwissenheit, ist gering. Das alles. Aber natürlich kann es trotzdem sein in der Realität. Nur die Frage ist, ob wir ihm glauben. Einer sagt, ich habe es nicht gewusst, ich habe nie was vom Islam gehört und bin aufgewachsen in einem islamischen Land, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß. Ja. Dass es natürlich sein kann, dass er Zeit seines Lebens eingesperrt gelebt hat und man alle Informationen von ihm abgehalten hat, das ist theoretisch möglich. Nur ob es glaubwürdig ist, ist eine andere Frage. Deswegen darum geht es hier. Man sagt, wenn jemand unter Muslimen aufgewachsen ist, und manche Gelehrte sagen, wenn jemand schon lange im Islam ist, nicht nur, es geht also auch den zeitlichen Faktor, ihn dann abzukaufen, wenn er sagt, ich habe das nicht gewusst, dass man fünfmal pro Tag beten muss, ja, ist ein bisschen unglaubwürdig. Das kann er dann mit seinem Herrn noch einmal ausmachen, ob er es von ihm akzeptiert oder nicht. Aber wir werden es ihm wohl schwer abkaufen. Und das wollte ich betonen, weil manche Leute, wenn sie Bücher von Gelehrten lesen, und dann erwähnen die Gelehrten zum Beispiel solche Entschuldigungsgründe, ja, wie zum Beispiel, dass jemand in einem nicht-muslimischen Land gelebt hat und dass jemand, dann heißt es wortwörtlich, dass jemand nicht in der Stadt gelebt hat oder irgendwo auf dem Land. Dann merkt man, das sind Ausdrücke von früher, ja, weil die Leute, die auf dem Land gelebt haben, gerade zur Zeit des Propheten, die Beduinen, die waren über die Religion am unwissendsten. Und deswegen kamen sie in die Stadt und haben den Propheten angesprochen mit Ja Muhammad, was wir als unerhört empfinden würden. Ja? Und jetzt so eine Aussage, das muss man verstehen, was dahinter steckt. Ja? Da steckt dahinter, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person also da nichts mitbekommen hat, ist einfach gering. Aber zu sagen, dass die einzigen Entschuldigungsgründe sind nur, wenn er erst kürzlich den Islam angenommen hat und zweitens, wenn er auf dem Land gelebt hat. Allein schon, wenn man das praktisch umsetzt, wird man riesige Probleme haben. Also wenn einer sagt, jemand ist für eine Sünde nur entschuldigt, wenn er auf dem Land gelebt hat. Dann stelle ich die Frage, erstmal kannst du mir bitte mal definieren, was du damit meinst. Meinst du damit, dass er kein Stadtbewohner ist? Oder was meinst du damit, Janik? Meinst du damit, dass er weit weg von den Gelehrten gelebt hat? Örtlich oder wie? Okay, örtlich. Wie viele Kilometer? Machen wir die Reisedistanz wie bei den Gebeten? Machen wir, wie die meisten Ulama sagen, um die 80 Kilometer? Und was, wenn es 79 war? Pech gehabt. Hättest du lieber 80 Kilometer weit entfernt gelebt? Ja, deswegen auf der praktischen Anwendung des Ganzen merkt man, dass die Gelehrten nicht diese einzelnen Beispiele so meinten, wie sie es geschrieben haben, sondern es geht um Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Also es gibt auch noch andere Beispiele, aber die zwei sind halt erwähnt und der eine manchmal schreibt vom anderen ab, genau wie bei Usul al-Fiqh Büchern, bei bestimmten Beispielen wird ein Beispiel hier erwähnt. Dann der Nächste schreibt ein Buch aus Usul al-Fiqh und ihm fällt kein besseres Beispiel ein. Dann sagt er genau das Beispiel, was auch vorher gewesen ist. Und danach, 10 Jahre später, macht er auch das Gleiche wie vorher. Es ist immer wieder das Gleiche. Aber keiner traut sich, ein neues Beispiel zu bringen. Weil das erste Beispiel war so schön und deutlich und ideal, dass jedes neue Beispiel angeprangert werden könnte. Und deswegen will sich da keiner die Finger dran verbrennen. Aber das ist das grundlegende Prinzip, geht darum, Unwissenheit, es geht um die Unwissenheit. Und nicht darum, ob er tatsächlich im Land oder in der Stadt oder im Dorf gelebt hat, das tut ja gar nichts zur Sache. Nächster Punkt, 3242. Beweise dafür, dass Unwissenheit als Entschuldigungsgrund gilt. Es gibt viele Beweise dafür, dass Unwissenheit ein gültiger Entschuldigungsgrund ist, wie etwa die Überlieferung über Mu'an, Niederwerfung vor dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das haben wir schon kennengelernt, dass er, radiallahu ta'ala anhu, sich niedergeworfen für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Sujud gemacht hat. Und er dachte, das wäre eine Art Ehrbezeugung für den Propheten. Und der Prophet hat ihm gesagt, nein, la sujuda illa lillahi rabbil alamin. Es gibt kein Sujud außer für Allah, den Herrn der Welt. Dann die Ayah danach, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Warum gesandt er? Weil er bringt das Wissen und die Botschaft. Und ebenso, und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. وَأُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Und jeden, den er erreicht. Das sind somit zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Mensch zur Verantwortung gezogen werden kann. Erstens die Entsendung des Gesandten, damit er den Menschen die Botschaft übermittelt und sie warnt. Zweitens, die Warnung erreicht den Menschen. Die Jünger, die unser Herr lobte, sagten zu Jesus, a.s. Kann dein Herr zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء? Diese Frage impliziert, als wüssten sie nicht oder zweifelten sie an der Fähigkeit Allahs, das zu machen. Allah ist zu allem fähig. Wie konnte ihnen das abhanden kommen? Wie konnten sie das darüber nicht Bescheid wissen? Aber offensichtlich wussten sie nicht darüber Bescheid, sie haben die Frage nicht gestellt. Und Isa a.s. hat sie nicht gleich des Unglaubens bezichtigt, sondern er hat zu ihnen gesagt, ittaqullah, seht euch vor Allah vor, und hat ihnen erklärt, dass das Allah azza wa jalla dazu imstande ist. Ebenso der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein anderer liebt die Lobpreisung mehr als Allah mächtig und erhaben. Darum lobt er sich selbst. Und kein anderer ist eifersüchtiger als Allah, darum verbot er die Schändlichkeit. Und kein anderer liebt die Entschuldigung mehr als Allah. Und darum offenbarte er das Buch und entsandte die Gesandte. Wenn Allah azza wa jalla wollte, würde er die Menschen bestrafen und in die Hölle werfen, auch wenn sie keine einzige Sünde begangen haben. Und keiner könnte Allah azza wa jalla gegenüber den Vorwurf erheben, dass er ungerecht gewesen ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala muss sich an nichts halten. Es gibt kein Gesetz, an das Allah subhanahu wa ta'ala gebunden ist. Er macht die Gesetze. Und deswegen liebt Allah subhanahu wa ta'ala, oder gehört es zu seiner Rahmah subhanahu wa ta'ala, dass er die Gesandten und die Bücher zu den Menschen offenbart hat, damit sie eben auf den rechten Weg kommen. Deswegen ist dieser Hadith ist eindeutig dafür, dass das Erreichen der Botschaft, oder umgekehrt ausgedrückt, dass die Unwissenheit zweifellos ein Entschuldigungsgrund ist, der fest verankert ist im Koran und des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und nur jemand, der die Augen verschließt und sie nicht öffnet und seine Ohren zuhält, sieht solche Beweise nicht. Ebenso im folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann hatte in seinem ganzen Leben nichts Gutes vollbracht. Als er starb, ordnete er darum an, verbrannt zu werden und die Hälfte seiner Asche zu Land und die andere Hälfte über dem Meer zu verstreuen. Bei Allah, hätte Allah es ihm vorherbestimmt, so hätte er ihn bestraft wie keinen anderen auf dieser Welt. Also das ist der Grund. Der Mann hat Angst gehabt, dass wenn Allah ihn eines Tages auferweckt zum Leben, dann wird er ihn bestrafen wie kein anderer. Und dies impliziert zwei Dinge, wie wir gleich sehen werden. Sein Zweifel an der Allmacht Allahs und sein Zweifel an die Wiederauferstehung. Die zwei Sachen. Und Allah, da heißt es ja, da befahl Allah dem Meer herauszugeben, was es in sich barg. Das heißt die Asche von seinem Leichnam. Und er setzte es zusammen, subhanahu wa ta'ala. Dann befahl er dem Land, das herauszugeben, was es in sich barg, und setzte es zusammen. Daraufhin sprach er zu dem Mann, warum hast du das getan? Er antwortete, aus Furcht vor dir, und du weißt es am besten. Da vergab er ihn. Offensichtlich hatte dieser Mann aus Unwissenheit an der Macht Allahs gezweifelt, und so vergab ihm Allah. Guck mal, was Ibn Taymiyyah sagt, rahimahullah. Er sagte, dieser Hadith, der hat mich lange beschäftigt. Ich dachte immer wieder an diesen Hadith. Denn dieser Mann hatte Zweifel an der Macht Allahs, Qudra, und an der Möglichkeit seiner eigenen Wiederauferstehung, wenn er vom Wind zerstreut worden wäre. Er war sich gewiss, dass er nicht zurückgebracht werden würde. Das aber ist nach übereinstimmender Meinung der Muslime Unglaube. Das heißt, man glaubt, man nicht auferstehen wird. Er aber war unwissend und besaß keinerlei Kenntnis davon, und er war auch gläubig und fürchtete, dass Allah ihn bestrafen würde. Darum vergab Allah ihm. Ebenso sagt er. Möge Allah ihm gnädig sein. Dieser Mann hegte Zweifel um die Macht Allahs und besaß kein Wissen davon, dass er ihn aus diesem Zustand zurückkehren lassen konnte, in den ihn zu denjenigen, der verbrannt und dessen Asche verstreut wurde, nicht zurückbringen könne, und dass er ihn, wenn das mit ihm geschehen war, nicht auferstehen lassen könne. Das war seine Vermutung, derer er sich nicht völlig gewiss war. Dies enthält zwei wesentliche Aspekte. Der eine betrifft Allah, nämlich der Glaube daran, dass er zu allem die Macht besitzt. Der andere betrifft den jüngsten Tag, nämlich den Glauben daran, dass Allah diesen Verstorbenen zurückbringt, wie auch immer sein Ende gewesen sein mag. Es besteht kein Zweifel daran, dass er ihn wieder auferweckt und ihn für seine Taten entlohnt. Dieser Mann aber glaubte zu Gänze an Allah, und er glaubte zu Gänze an den jüngsten Tag, dass Allah nämlich nach dem Tod belohnt und bestraft, und aufgrund dieser seiner guten Tat, nämlich seine Furcht, dass Allah ihn für seine Nachlässigkeit bestrafen würde, vergab er ihm. Na, also offensichtlich glaubt er doch an den Tag der Auferstehung. Auf jeden Fall, entscheidend ist, dass er nicht anders entschuldigt werden kann, außer dass er eben unwissend gewesen ist. Und es gibt noch ein weiteres Ereignis, das noch viel unglaublicher klingen mag. Wenn man heute irgendjemanden fragen würde, glaubt ein Muslim an den edlen Koran Karim? Alle werden sagen ja. Wenn man fragt, was bedeutet es, an den Koran zu glauben? Bedeutet es, dass man an den gesamten Koran glaubt oder an den meisten Teil davon? Oder was bedeutet es? Jeder würde sagen, aus dem Bauch heraus sofort, es bedeutet, an den gesamten Koran zu glauben. Und selbst wenn man nur einen einzigen Buchstaben vom Koran leugnet, ist es so, als würde man den gesamten Koran leugnen. Genauso wie man einen Gesandten leugnet, ist es gerade so, als hätte man alle Gesandten geleugnet. Was halten wir davon, wenn eine Person Teile des edlen Koran Karim leugnet? Wir reden jetzt erstmal von dem Hukum Mutlaq. Von dem Hukum Mutlaq, das heißt um das allgemeine Prinzip. Bevor wir es anwenden, weil wenn wir es zu schnell anwenden, haben wir ein riesiges Problem in unserer ganzen Religion. Erstens, also diese Person leugnet einen Teil des edlen Koran. Das Beispiel, was ich jetzt bringen werde. Was könnte man für Entschuldigungen bringen? Also manche haben keine Entschuldigungen mehr, das verstehe ich. Ja. Aber es gibt natürlich auch Entschuldigungsleute, die dafür was finden. Was könnte sein? Könnte sein, dass er ja es aus Versehen gemacht hat, dass er das unwissend, aus Unwissenheit gemacht hat, unter Zwang stand. Ja. Auf jeden Fall, diese Person war niemand, der unwissend war. Und das war erstens ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zweitens nicht einer, sondern einer der Gelehrten von ihnen. Und sogar noch dazu ein Experte auf diesem Gebiet. Das Lesen des Koran Karim. Wer weiß, worum es geht? Es ging um Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, über ihn ist authentisch überliefert worden, dass er der Ansicht war, dass die letzten beiden Suren des Koran al-Karim nicht zum Koran gehören. Und der Grund ist was? Ta'wil. Es ist wieder das gleiche Prinzip, es sind die Deutung. Er hat verstanden, dass aus dem Wort Qul, A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul, A'udhu bi Rabbil Nas, dass es eine Form des Dua ist, mehr nicht. Und er hat nicht verstanden, er war nicht der Ansicht, dass das Teil des edlen Koran war. Und deswegen hat er gemacht? Er hat den Koran Karim genommen und hat diese Suren aus dem Koran ausradiert. In Anwesenheit anderer. Das heißt also, die Entschuldigung aus Unwissenheit ist nur gegeben in der Hinsicht, dass es eine Form von Ta'wil war. Außer dem Khawarij kommt trotzdem niemand auf die Idee, ihn aus dem Islam auszuschließen. Und deswegen, wie gesagt, wenn man leugnet die Sache mit der Unwissenheit und leugnet, dass der Ta'wil ein Entschuldigungsgrund ist, dann ergeben sich daraus so schwer folgende Konsequenzen, die der ein oder andere manchmal gar nicht berücksichtigen kann, also gar nicht absehen kann. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, was man sagt. Deswegen ist viel wichtiger, ist viel entscheidender ist nicht, was man sagt, sondern was dieser Aussage zugrunde liegt. Wenn jemand sagt, dadurch tritt man aus dem Islam auf jeden Fall aus und es gibt keinen Entschuldigungsgrund, guck mal, was es daraus ergibt. Man schmeißt mal alle Hadithe des Propheten. Dabei Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala an, wie gesagt, hat es aus Ta'wil gemacht. Trotzdem hat ihn kein Sahabi des Unglaubens bezichtigt. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, also nicht aller Wahrscheinlichkeit, können wir davon ausgehen, dass er diese Ansicht irgendwann auch zurückgenommen hat. Und der Beweis dafür ist, dass die Überlieferungsketten der koranischen Lesarten auf ihn bis an heute Tag gehen auf ihn zurück. Viele gehen auf ihn zurück, radiallahu ta'ala anhu. Und in diesen Überlieferungen befinden sich Qul A'udhu bi Rabbil Falaq und Qul A'udhu bi Nas. Ja. Also muss er sie auch mit überliefert haben als Koran al-Karim. Ja. Aber entscheidender Punkt ist, keiner hat zu ihm gesagt, du bist ungläubig. Die Überlieferung haben wir auch hier, aber lesen wir, es gibt noch mehr hier, aber ich habe das jetzt mal ausgelassen, auf der nächsten Seite von Zir ibn Hubeish, einer der Qurra und Überlieferer, rahimahullah, er sagte, ich traf Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b ist auch einer der Gelehrten der koranischen Lesarten. Er sagte, ich traf Ubay ibn Ka'b und sagte ihm, dass Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, die beiden Schutzsuren in den Koran-Exemplaren weggerieben habe. Und dass er sagte, diese beiden gehören nicht zum Koran. Und dann sagte er, fügt nichts hinzu, was nicht dazugehört. Da sagte Ubay, es wurde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam so offenbart. Und er sagte es zu uns und wir sagen es. Das heißt, er sagte es zu uns, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, wir sagten Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Und so weiter und so fort. Das heißt, entscheidende, es geht noch ein anderes Thema, aber der entscheidende Punkt ist hier, dass Ubay ibn Ka'b ihm widersprochen hat und er hat nicht gleich ihn des Unglaubens bezichtigt, wie eine Krankheit ist leider bei vielen Leuten, sondern er hat für ihn eine Entschuldigung gesucht. Und die Entschuldigung ist offensichtlich der zweite Teil. Er sagte, wie viele Verse zählt ihr bei der Surat al-Ahzab, Surat 33? Ich sagte, 73. Da sagte Ubay radiallahu anhu bei ihm, bei dem man einen Schwur leistet, sie war so lang wie die Surah al-Baqarah. Surat al-Ahzab, Surah Nummer 33, ungefähr 10 Seiten oder ein bisschen weniger, im Koran Karim lang. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Laufe der Offenbarung Ayat offenbart hat und auch manche Ayat aufgehoben hat. Und Ubay will offensichtlich damit sagen, es kann sein, dass Ibn Mas'ud dachte, dass diese nicht mehr zum Koran gehören. Oder er wusste nicht, dass sie zum Koran geworden sind, nachdem sie nur ein Dua waren. Das heißt, in anderen Worten, er hat einen Entschuldigungsgrund für ihn gesucht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist unser Manhaj. Wir suchen Entschuldigungsgründe für den Muslim, soweit es uns auch nur möglich ist. Weil wir möchten nicht die Leute vom Islam ausschließen, sondern wir wollen die Menschen für den Islam gewinnen. Weitere Beweise aber sind zahlreich zu finden. Zu den feststehenden Grundlagen der Ahl-Sunnah gehört es, dass der Islam desjenigen, der diesen mit Gewissheit bekräftigt, nicht aufgrund eines Zweifels beseitigt ist. Er fällt nicht, außer durch die Erbringung eines Beweises. Genau, es ist gewiss, 100%, dass er gesagt hat, La ilaha illallah. Es ist gewiss, dass er sich zum Islam bekennt. Darüber hat keiner Zweifel. Also wollen wir auch nicht ihn aus dem Islam durch Zweifel ausschließen. Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim erwähnt in Manaqib al-Shafi'i Yunus ibn Abd al-A'la sagte, dass er al-Shafi'i sagen hörte, Allah besitzt Namen und Eigenschaften, die zurückzuweisen, niemandem erlaubt ist. Wer dem widerspricht, nachdem ihm der Beweis dafür erbracht wurde, der ist ungläubig. Was aber vor der Erbringung des Beweises ist, so ist er aufgrund von Unwissenheit entschuldigt, denn das Wissen darum lässt sich weder mit dem Verstand noch durch Vorstellung und auch nicht durch Nachdenken erreichen. Ibn Abd al-Barr sagte, wer einige Eigenschaften nicht kennt und an die übrigen glaubt, der ist wegen der Unkenntnis dieser Eigenschaft nicht ungläubig, denn ungläubig ist der, der sich aus Trotz widersetzt, nicht der, der unwissend ist. Das ist die Aussage der frühen Gelehrten und späteren folgten ihrem Weg. Na, letzter Absatz, alle Deutungen. Alle Deutungen des Hadith über jenen Mann, der seinen Kindern auftrug, ihn nach seinem Tod zu verbrennen, die einer anderen Bedeutung als jener folgen, die die Gelehrten vertreten haben, dem Wortlaut eine Bedeutung gegeben, für die es keinerlei Indiz gibt. Ja, es gibt natürlich immer das Problem, wie wir auch angesprochen haben, manche Leute sind von etwas überzeugt und dann, weil das eben ihnen nicht in den Kragen passt, müssen sie für diesen Hadith eine Deutung finden. Eine Deutung gemeint, eine Unmetapher zu finden, dass es funktioniert. Aber das ist genau die falsche Vorgehensweise, weil wir entnehmen unsere Religion aus den Hadithen, aus dem Koran und sind nicht voreingenommen, bevor wir einen Text lesen. Sondern wir lesen und dann glauben wir. Und nicht glauben zuerst und dann lesen wir. Weil drehen und biegen kann man immer. Ja, das ist aber nicht die grundsätzlich gilt, dass man an die offensichtliche Bedeutung der Texte glaubt. Und erst recht, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es wortwörtlich uns so vorgesagt hat. Ibn Taymiyyah sagte in seiner Entgegnung auf Al-Ikhna'i. Al-Ikhna'i ist ein Mann, der ein Buch geschrieben hat mit Bid'ah. Wer einen anderen als Allah anruft und zu einem anderen als Allah die Pilgerfahrt unternimmt, der hat ihm etwas beigesetzt und eine Tat des Unglaubens begangen. Vielleicht wusste er, dass es sich um eine Beigesellung handelt, die verboten ist. So wie auch viele der Tataren und andere, die den Islam angenommen hatten, kleine Götzen aus Wolle und dergleichen bei sich trugen, um deren Gunst sie sich bemühten und die sie verehrten. Was erwarten wir noch? Vielleicht wusste er, dass es sich um eine Beigesellung handelt, die verboten ist. Da fehlt ein Nicht. Okay. Also ich habe das, da gab es zwei Texte von diesem Buch, Rad al-Ikhna'i. In dem einen steht das Nicht, in dem anderen steht das Nicht. Und das wurde dann übertragen aus dem, wo das Nicht drin steht. Aber es muss natürlich da rein, sonst funktioniert der Satz nicht. Vielleicht wusste er nicht, dass es sich um eine Beigesellung handelt, die verboten ist. So wie auch viele der Tataren und andere, die den Islam angenommen haben, kleine Götzen aus Wolle und dergleichen bei sich trugen, um deren Gunst sie sich bemühten und die sie verehrten. Ja, von wegen, manche würden so sagen, sie kannten La ilaha illallah nicht, also sind sie eigentlich nie im Islam richtig drin gewesen. Von wegen. Dadurch, dass sie La ilaha illallah gesprochen haben und dadurch sind sie in den Islam eingetreten, auch wenn sie nicht jedes Detail von La ilaha illallah verstanden haben. Auch wenn sie nicht jedes, weil wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht die Leute geprüft in jedem Detail, sondern hat von ihnen dieses Glaubensbekenntnis abgenommen. Und obwohl sie noch kleine Götzen bei sich hatten und sie verehrten und deren Gunst sich bemühten. Und das kannst du nicht anders entschuldigen, laut Sheikh al-Islam rahimahullah, außer dass sie nicht gewusst haben, dass diese Art Verehrung, die sie ihren Wollegötzen noch gegenübergebracht haben, im Widerspruch steht zu La ilaha illallah. Sie suchten sogar die Gunst des Feuers und wussten nicht, dass das verboten ist. Viele Formen des Götzendienstes sind jenen unbekannt, die den Islam annehmen und die nicht wissen, dass es sich dabei um eine Beigesellung zu Allah handelt. Denn die Beigesellung zu Allah Azza wa Jal bedeutet ja, dass man Allah subhanahu wa ta'ala zum Teilhaber macht in einer Sache, in der man ihn nicht zum Teilhaber machen darf. Und berichte mir bitte erst, worin darf ich das nicht machen, und dann kann ich eine Sünde überhaupt begehen in diesem Bezug. Das heißt, wie soll ich denn wissen, dadurch, dass ich mich mit dem Islam beschäftigt habe, angenommen ein Christ kommt, beschäftigt sich mit dem Islam. Und er lernt den Glauben an einen Gott. Der überliest das. Warum? Weil er sagt, ein Gott, ich glaube auch an einen Gott. Erst wenn man ihm erklärt hat, wenn man zu das bedeutet, dass du kein Dua mehr machen darfst, weder zu Jesus noch zu Heiligen Maria noch zu irgendjemand anderem Heiligen. Ja. Erst wenn man das erklärt hat, versteht er das. Und deswegen ist er für diesen Teil natürlich entschuldigt. Genauso wie hier Sheikh al-Islam die Tataren für ihre Unwissenheit hier entschuldigt hat. Ibn Qudama sagt mir, Nurni. Weil es sich um jemanden handelt, der die Pflichten nicht kennt, wie der, der erst neu in den Islam eingetreten ist, oder der nicht im Haus des Islam erzogen wurde, oder der in der Wüste fernab der großen Städte und ihrer Gelehrten aufgewachsen ist, so wird er nicht als ungläubig verurteilt. Genau. Und Ibn Qudama, rahimahullah, daraus haben wohl manche kopiert, aber nicht aufgepasst, dass er gesagt hat, wie der. Wie heißt genauso wie der? Ein Beispiel ist das. Ein Beispiel, zwei Beispiele, drei Beispiele. Aber er beschränkt es nicht auf diese Fälle, sondern es geht um das darunterliegende Prinzip. Abu al-Ma'al al-Alusi sagte, was sich aus dem, was wir den Offenbarungstexten entnehmen, zusammenfassen lässt, die Extremisten, jene, die anders als Allah anrufen, die anderes als Allah anrufen und jene, die Gräber verehren, wenn sie das Urteil ihr Tun betreffend nicht kannten, und wenn keiner von jenen, die Wissen darum besitzen, sie auf ihren Fehler aufmerksam machte, so steht es keinem zu, sie als ungläubig zu verurteilen. Dann gehen wir, blättern wir um auf die nächste Seite. Auch ein Paradebeispiel in diesem Zusammenhang. Und zwar überliefert uns Abu Waqid al-Layth, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er nach Hunain aufbrach, an einem Baum der Götzenanbeter vorbeikam, den sie Dhat Anwat, das heißt der Baum, an dem man was aufhängt, Dhat Anwat nannten und an dem sie ihre Waffen aufzuhängen pflegten, denn sie ersuchten die Gunst dieses Baumes und den Segen dieses Baumes. Da sagten seine Sahaba radiallahu anhum, Gesandter Allahs, mach uns auch solch einen Dhat Anwat, wie sie einen haben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, hadha kama qala qawm Musa, erhabenes Allah, das sind dieselben Worte, die das Volk Mose zu diesem sprach, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, mache uns einen Ilah, einen Gott, so wie sie Götter haben. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr werdet wahrlich dem Weg jener folgen, die vor euch waren. Er hat zu ihnen nicht gesagt, ihr müsst Taube machen und die Schahade neu sprechen, obwohl sie laut dem Propheten sallallahu alaihi wasallam genau das gleiche gesagt haben, wie die Bani Israel, mach uns einen Ilah, genauso wie sie einen Ilah haben. Und das um zu interpretieren, dass sie das nur verlangt haben, nicht umgesetzt haben, ist ein Scheinbeweis, weil natürlich allein schon diese bloße Forderung, wenn man jemanden fragen würde, die bloße Forderung, ist die schon Kufr oder nicht? Natürlich ist die bloße Forderung schon Kufr, ohne die Umsetzung der Anbetung an sich, weil das bezeugt ja schon das, was in seinem Herzen drin ist. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dafür entschuldigt, aufgrund ihrer Unwissenheit, und weil sie erst kürzlich den Islam angenommen hatten. Und deswegen waren sie unwissend, deswegen waren sie entschuldigt. Und auch in den Ayat, die wir jetzt lesen werden, zahlreich. Es geht in Ad-Dunya und Al-Akhira-Ayat, die den Menschen entschuldigen. In Surat Taha heißt es, hätten wir sie vor ihm durch eine Strafe vernichtet, hätten sie fürwahr gesagt, unser Herr, hättest doch zu uns einen Gesandten gesandt. Hättest du doch zu uns einen Gesandten gesandt. Ebenso, Yawm al-Qiyamah, wenn die Menschen, Gott bewahre, in die Hölle geworfen werden, jedes Mal, wenn eine Schar hineingeworfen wird, werden ihre Wächter sie fragen, ist zu euch denn kein Warner gekommen? Was macht diese Frage für einen Sinn, wenn sie keine Bedeutung hätte? Nimmer wird Allah Leute in die Irre gehen lassen, nachdem er sie recht geleitet hat, bis er ihnen darüber Klarheit gegeben hat, wovor sie sich hüten sollen. Wovor sie sich in Acht nehmen sollen, das sind Informationen, das ist das, was sie umzusetzen haben. Wenn das nicht da ist, wie sollen sie sich davor schützen, wenn sie kein Wissen haben? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sagte, unten. Was Verleumdung und Lüge betrifft, wie etwa ihre Worte, er wendet sich hier an Leute, die ihm Worte in den Mund gelegt haben. Und das passiert den Gelehrten ständig. Sie sagen Sachen und dann legt man ihre Worte etwas ganz anderes. Ja. Ich habe auch einmal Vortrag gehalten, da habe ich eine Sache gesagt, die wäre halal und einer hat daraus verstanden haram. Oder umgekehrt, ich habe gesagt haram, der hat verstanden halal. Da kann man nichts dafür. Und auch der Mensch, Irren ist menschlich, wie man sagt. Ja. Natürlich kann man sich auch versprechen, aber ich weiß, wie ich da nicht versprochen habe. Sondern das hat der andere falsch verstanden. Das kann passieren. Aber manchmal ist auch Absicht dahinter. Deswegen sagte Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, und das ist natürlich auch ein Problem, weil manche berufen sich auf diese Liste der annullierenden Faktoren des Imans, ja, ohne zu berücksichtigen, was er eigentlich damit meinte, als er es geschrieben hat. Und deswegen wehrt er sich und sagt, was Verleumdung und Lüge betrifft, wie etwa ihre Worte, dass wir die Menschen allgemein des Unglaubens bezichtigen würden, dass wir demjenigen es zur Pflicht machen, also die Menschen, das heißt alle Menschen als Kuffar bezeichnet, dass wir demjenigen es zur Pflicht machen, sich uns anzuschließen, also Hijra zu uns zu machen, der imstande ist, seinen Glauben zu bekunden, obwohl er also die Möglichkeit in dem Land, wo er lebt, seinen Glauben auszuleben. Also die behaupten über mich, sagt er, dass ich gesagt hätte, dass die Leute, obwohl sie ihren Glauben ausleben können, zu mir Hijra machen müssen. Und dass wir denjenigen als ungläubig erklären, der selbst die anderen nicht als ungläubig bezeichnet. Nochmal. Und dass wir denjenigen als ungläubig erklären, der selbst die anderen nicht als ungläubig bezeichnet. Das heißt, wenn ich jemanden ungläubig bezeichnet habe und er macht es nicht, dann ist er für mich auch draußen. Und nicht bekämpft und ähnliches. Und ein Vielfaches davon, so ist all das Lüge und Verleumdung, mit der sie die Menschen von der Religion Allahs und seines Gesandten abbringen. Ibn Abdul-Wahhab hatte Feinde gehabt und gerade Sektenführer als Feinde gehabt. Und die anderen schließen sich gerne gegen einen gemeinsamen Feind zusammen. Er sagte, rahimahullah, wenn wir den nicht einmal als Ungläubigen bezeichnen, der Götzen anbetet, wie das Grab Abd al-Qadirs oder das Grab von Ahmed al-Badawi oder dergleichen und dies wegen seiner Unwissenheit und weil niemand ihn auf seinen Fehler aufmerksam machte, wie sollten wir dann jemanden als Ungläubigen bezeichnen, der Allah nichts beigesellt, allein darum, weil er nicht zu uns ausgewandert und nicht andere als ungläubig verurteilt und bekämpft. Das Zitat ist deswegen interessant, weil sie sich auf den Imam rahimahullah berufen. Gehen wir über auf die Seite 160. Kommt dann auch gleich zum Ende, inshallah. Und zwar gibt es eine Ayah im Koran, Ayah 37,12. Diese Ayah wurde auf zwei Arten herabgesandt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie empfangen als Bal ajibta wa yaskharun, wie es oben geschrieben steht auf Arabisch. Und unten, was steht da? Bal, genau, ajibtu wa yaskharun. Der Unterschied ist die Fatha und die Dhamma. Okay, das sind zwei mutawatir Lesarten, die bekannt sind. Und übersetzt ist der Unterschied. Im ersten heißt es, du wunderst dich, während sie spotten. Du wunderst dich, während sie spotten. Und in der zweiten Ayah heißt es, ich wunderte mich, während sie spotten. Das Allah spricht über sich selbst, subhanahu wa ta'ala. Und manche Ulama, rahimahumullah, wie Shuraih al-Qadi, haben diese zweite Ayah abgelehnt. Und gesagt, das kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich wundert. Denn der hat verstanden, dass die Verwunderung eine Form der Unwissenheit ist. Okay? Er hat gedacht, wenn man sich über eine Sache wundert, also wie können sie sich, lustig machen? Und er hat verstanden, dass die Unwissen, dass die Verwunderung aus der Unwissenheit entstammt. Wie könnte er so etwas machen? Und diese Form oder die Verwunderung natürlich als eine Form der Unwissenheit ist nicht zwingend der Fall, weil man verwundert sich auch sogar über Sachen, die man Bescheid weiß. Man weiß, dass ein Mensch so und so handeln wird und trotzdem wundert man sich, dass er diesen Weg gegangen ist, weil er ein falscher Weg ist. Auf jeden Fall, die Verwunderung ist nicht zwingend verbunden mit der Unwissenheit. Wie dem auch sei, der Imam, rahimahullah, war ein Richter, deswegen heißt er Al-Qadi, der hat das geleugnet. Und das ist eine Leugnung einer Qira'a, einer koranischen Mutawatir-Lesart, das heißt Teil des edlen Koran-Karim. Ähnlich wie Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala. Nur bei ihm geht es nur eine Fatha und eine Dhamma, bei ihm geht es um zwei ganze Suchen. Okay? Und trotzdem gilt er als Imam unter den Muslimen und keiner hat ihn des Unglaubens bezichtigt. Und beide Lesarten sind korrekt und überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dann heißt es nämlich oben rechts, dies wurde Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, einer der berühmten Hadith-Überlieferer, mitgeteilt und er sagte, dass Shuraih ein Dichter sei, dessen Wissen ihn beeindruckte. Abdullah ibn Mas'ud sei gelehrter als er gewesen und habe ihn so gelesen. Also mit anderen Worten, er hat ihm Unwissenheit unterstellt. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu hat aber so gelesen, weil Ajibtu wa yaskharun, und Ibn Mas'ud kennt sich besser aus, also akzeptieren wir das auch so, wie es ist. Er habe auch verneint, dass es diesbezüglich eine bestätigte Leseart gebe, wie er auch eine Eigenschaft Allahs zurückweise, auf den Koran und Sunna verweisen. Die muslimische Gemeinde stimmt darin überein, dass Shuraih eines der Vorbilder unter den Gelehrten ist. Diese Leseart aber, Ajibtu, ich wunderte mich, ist die Leseart Hamzas und... Hamza? Hamza und... Hamza. Hamza. Hamza. Hamza. Und Kisa. Das ist falsch, das muss heißen Kisa'i. Ja. Kisa'i und jener, die ihm folgten. Die Leseart der übrigen lautete Ajibta. Du wunderst dich. Na, dafür gibt es mehr als ein Beispiel, das jetzt aus Shuraih al-Qadi, also der Zeit der Shuraih al-Qadi, rahimahullah, war, soviel ich weiß, wallahu a'lam, der Richter von Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, radiallahu anhu. Also der war kein unwissender Kerl, der kennt sich aus. Auf jeden Fall, das war zur Zeit der Sahaba und es gibt noch andere Beispiele, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst stattgefunden haben. Dass eben manche Sahaba radiallahu anhum Dinge geleugnet haben, die Teil des edlen Koran waren, aber der Prophet sie entschuldigt hat aufgrund ihrer Unwissenheit. Ich lese das schnell vor als Beispiel, darüber kann man sich dann anders mal länger unterhalten. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu sagte, ich war in der Moschee, als ein Mann hineinkam und betete. Er las dann auf eine Art, die ich nicht kannte. Danach trat ein anderer ein und las auf eine Art, anders als die des Ersten. Als wir alle mit dem Beten fertig waren, jetzt haben wir wie viele Lesarten? Drei. Er hat zwei gehört und hat eine dritte. Richtig? Das würde ich nicht wundern. So. Als wir alle fertig waren, gingen wir gemeinsam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Jetzt haben wir noch kein Problem. Ne? Sie wollen sich ja nur fragen, was passiert ist. Ich sagte, dieser da las auf eine Art, die ich nicht kannte. Danach trat ein anderer ein und las auf eine andere Art, anders als die des Ersten. Dann ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen beide an zu lesen und sie lasen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit ihrer Lesung zufrieden. Daraufhin, das entscheidende Satz, daraufhin sagt er, durchzog mich ein Gefühl der Leugnung stärker als in meiner vorislamischen Zeit meiner Jahiliyyah. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bemerkte, was mich überkommen hatte, klopfte er auf meine Brust und mein Schweiß begann zu triefen, als würde ich furchterfüllt zu Allah schauen. Dann sagte er zu mir, Ubay, ich wurde beauftragt, den Koran auf eine Art zu lesen, auf einen Harf zu lesen. Dann erwiderte ich, mach es, O Allah, meiner Gemeinde leichter. Dann wurde ich beauftragt und so weiter. Und wir wissen, es gibt 7 Arten, auf denen der Koran herabgesandt worden ist. Das ist ein Thema für die Koranwissenschaften. Aber entscheidender Punkt für die Aqidah-Geschichte ist, dass er, nachdem er gehört hat vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vom Propheten selbst, also es gibt keine Überlieferung jetzt, ja, er hört direkt vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Art richtig ist und diese Art richtig, sagt er, durchzog mich ein Gefühl der Leugnung stärker als in meiner Jahiliyyah. Wie willst du es noch besser ausdrücken? Und dann sagt er, radiallahu ta'ala anhu, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das bemerkte, hat er zu mir gesagt, du bist ungläubig geworden, du musst jetzt Tauba machen. Hat er nicht. Sondern er hat versucht, ihn, diesen Zweifel zu beseitigen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Dieses Leugnen, das er in seinem Herzen verspürt hat, ist dieses Leugnen gekommen auf Iman, der vorhanden ist, oder auf keinen Iman, der vorhanden ist? Auf Iman, der vorhanden ist. Und deswegen nennt man dieses den vorübergehenden Kufr oder vorübergehendes Leugnen, wie in diesem Fall. Und ist eben nicht das Gleiche, wie wenn Leugner auf ein Herz trifft, in dem eben kein Iman vorhanden ist. Und deswegen haben wir gesagt, wie wichtig es ihm unterscheidet, ob man hier Menschen hat, die sich zum Islam bekennen, Menschen hat, die Muslime sind, die gläubig sind, oder ob dieser Kufr von anderen eben gemacht wird. Das ist ein berühmtes Beispiel. Ebenso sagte der Prophet a.s. im anderen Hadith, heißt es wie folgt, Abu Juhayn berichtet, dass zwei Männer sich einmal über eine Aya im Koran uneinig waren. Da sagte der eine, also jeder hat sie anders gelesen, ja? Da sagte der eine, ich habe sie vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gelernt. Der andere sagte ebenfalls, ich habe sie auch vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam gelernt. Da fragte sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam beide und er sagte, der Koran wurde auf 7 Arten herabgesandt, wird auf 7 Arten gelesen, so streitet euch nicht darüber, denn sich über den Koran zu streiten, ist Kufr. Also sie haben Kufr begangen, aber sind sie nicht Kufar geworden. Der nächste Punkt ist Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten. Wer sich mit dem Tafsir von Imam al-Tabari beschäftigt und sich in den koranischen Lesarten auskennt, weiß, und es jetzt länger darüber spreche, dass Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, mehrere koranische Lesarten verworfen hat. Aber warum hat er sie verworfen? Die Antwort lautet, weil sie ihnen nicht authentisch überliefert worden sind. Das ist der Grund. Ja. Und deswegen ist es ein Leugnen, ja, aber es ist nicht ein Leugnen, für das er, inshallah ta'ala, zur Rechenschaft gezogen wird. Und die Umma ist sich darüber einig, dass er der Imam der Tafsir-Gelehrten überhaupt ist. Ein Imam in der Religion. Deswegen, denke ich, sind das genug Beispiele dafür, dass die Unwissenheit fest verankert ist, nicht nur im Koran, in der Sunna des Propheten, sondern auch bei den Sahaba und in den Herzen der Ulama und der Umma eigentlich schon immer gewesen. Und nur diejenigen, die sich nicht an die vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen halten, sie sind diejenigen, die hier auf einem falschen Weg geraten können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Und wir haben jetzt inshallah ta'ala noch ein bisschen Pause und dann geht's weiter inshallah. Assalamu alaikum.